delivery sauce is up with the guests and gone. Ja, hallo, ihr Rübensüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernord von und mit Sam Hauptenstädt und Katha Labonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Guten Abend, Sam. Hallo, großer Meister. Du machst mal wieder einen etwas gestressten Eindruck. Das ist absolut richtig, denn ich bin mit die Auto hier. Du bist mit die Auto hier. Ja. Mit dem Auto an einem Freitagabend mitten in Rath. Lass mich raten, was für ein Wortspiel. Du hast lange gebraucht, um einen Parkplatz zu finden, oder? Ja, genau. Absolut. Eigentlich findet man zurzeit entlang der Westfalenstraße, also der Herzschlagader, der Pulsader von Rath, nur einen Parkplatz so um die, ja, ich sag mal, frühe Vormittagszeit, so 10, 10:30, dann hat man eine Chance. Oder aber auf dem großen Parkplatz des Westfalen-Centers. Mhm. Aber das ist ja eigentlich den Kunden dort vorbehalten und die maximale Parkzeit ist dann auch limitiert. Ja, dafür wird ja nun endlich die Strecke der Linie 701 verlängert, bis zum ISS-Dom. Endlich, muss man sagen, endlich, denn eigentlich sollte das schon vor über 10 Jahren passieren, aber wie alle wissen, es scheiterte dann am Verkauf der dafür nötigen Grundstücke und eben dieser Prozess hat den Ausbau der Strecke so lange verzögert. Dabei ist gerade rund um den ISS-Dom so einiges entstanden, was eine Anbindung an das Straßenbahnnetz mehr als rechtfertigt. Absolut, absolut. Und in der nahen Zukunft wird es dort unter anderem noch mehr lohnenswerte Einkaufsziele geben. Man spricht von einem großen Möbelhaus, das gebaut werden soll. Ich sage jetzt nicht was, aber du groß. Du weißt es schon. Groß, ja, ja. Ja, nun geht alles dort recht schnell. Man plant bereits zum Ende diesen Monats mit der Verlängerung der Strecke fertig zu sein. Haha. Dann gibt es 3 neue Haltestellen für die Linie 701 im Düsseldorfer Norden. Es könnte funktionieren. Es könnte funktionieren, denn es baut die Rheinbahn und nicht die Deutsche Bundesbahn. Okay, okay. Es könnte funktionieren, nicht? Ja, und bei uns gibt es jetzt die Musik, die man sonst nirgendwo hören kann. Und dazu gibt es Comedy von der Twin Comedy. Heute mal mit einem Best-of. Thank you. Contemplate. Musik aus schöner Not. Herbert, was hast du eigentlich von deinem Freund Strzelewski zu Weihnachten geschenkt bekommen? Na, wie immer, Martha. Er ist beim Schenken immer sehr fantasielos. Hier, kick mal, wie jedes Jahr eine Rolex-Armbanduhr. Ah? Und eine Eintrittskarte für das NBA-Finale in den USA mit Flugticket. Aber, ich soll diesmal direkt neben dem Trump sitzen. Ah, da hat er sich aber in Unkosten gestürzt. Aber Martha, jedes Jahr dasselbe, Martha. Und jetzt soll ich noch neben dem Trump sitzen. Ah? Obwohl, der kann ja kein Deutsch. Und die ganze Zeit flipperte da mit seinem Handy rum. Ja, was hast du Strzelewski geschenkt? Martha, was ganz Besonderes. 7 Kostbarkeiten. Ein Essen beim Chinesen? Nee, Martha, 7 individuelle Geschenke. Ich hab die vorher fotografiert, um die bei YouTube einzustellen. Hier, kick mal auf das Foto hier. Eine leere Flasche Bier? Jo, die ist aus dem Kasten, wo er im Treppenhaus in Dubai Tower gestürzt ist. Das ist die einzige Flasche, die heil geblieben ist. Und ein alter Pilon? Vom Formel-1-Rennen aus Monaco, wo er Streckenposten war. Ah, und ein dreckiger Wischmopp? Da war er als Fensterputzer am Shanghai-Tor beschäftigt, als der ihm runtergefallen ist. Und du ihn aufgefangen hast. Jo. Herbert, das ist doch nur Müll aus unserem Keller. Nicht nur, Martha, kick dieser schwarze Socken hier. Sag bloß, du hast ihm auch noch einen alten getragenen Socken von dir geschenkt. Na, den anderen hat er doch schon letztes Jahr bekommen. Oh, Herbert. Nur auf einem Bein kann man nicht stehen, Martha. Oh, Herbert. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, Sie sind doch ganz sicher mit mir einer Meinung, wenn ich sage, dass Musik aus Flinger Nord die anspruchsvollste Sendung ist, die derzeit im Radio zu hören ist. Musik aus Flinger Nord. Alles, nur nicht seriös. Herbert, 2016 war ja ein schreckliches Jahr. Jo, Leipzig als Tabellenerster und Trump als Präsidentschaftskandidat. Der ist ja noch ein schlechterer Schauspieler als der Ronald Reagan. Trump ist kein Schauspieler, er ist Milliardär, Herbert. Der übt im Gegensatz zu dir einen richtigen Beruf aus. Wie, was? Das ist ja so, als ob hier bei uns die Jaisens ins Kanzleramt kämen. Ha? Kanzlerin Jais macht da. Kanzlerin Jais, das wäre der Burner. Trotzdem war 2016 ein schreckliches Jahr. So viel hab ich doch ja nicht zugenommen, Martha. Aber es gab so viele Trennungen, gerade bei den Schauspielern. Harald Junke? Der ist doch schon lange tot, Herbert. Och. Nein, bei internationalen Schauspielern, wie zum Beispiel bei Angelina Jolie. Na, vielleicht hat die eine zu dicke Lippe riskiert. Und der arme Brad Pitt, jetzt kriegt er womöglich keine vernünftigen Rollen mehr. Vielleicht dafür aber eine andere Frau aus Hollywood. Der hat sie ja doch schon alle gehabt, Martha. Die Belzoff, die Jennifer Anorak und jetzt die Angela Jolie. Und wer auch so lange schlechte Rollen gehabt hat, war der Johnny Depp. Na, wie der schon heißt. Herbert! Na. Und so manch einer geht in den Selbstmord wie der Robin Williams, wenn die Rollen ausbleiben. Martha! Da kann man endlich nur hoffen, dass die Düsseldorfer Sparkasse bald auch in Hollywood vertreten ist. Die Stadtsparkasse? Wegen der günstigen Kredite? Nee, wegen ihrem Service für arbeitslose Schauspieler. Ach. Da findet jeder was. Musst dir nur am richtigen Schalter anstellen und schon werden sie geholfen. An welchem Schalter denn, Herbert? Was erzählst du wieder für einen Quatsch? Das ist kein Quatsch, Martha. Ich hab doch auch erst letzte Woche entdeckt, als ich in der Hauptverwaltung Geld am Automaten eingezahlt habe. Da gibt es mehrere Schalter, da steht dran, Rollenautomaten. Herbert, so ein Blödsinn. Der Rollenautomat. Martha, eine ganz faire Sache, da könnte sie ja in Kirk Douglas noch mal bei einer Neuverfilmung von Harry Potter die Hermine als ältere Oma spielen. Ah? Oder der Pocher die Hauptrolle in Die sechs Frauen von Heinrich dem Überdachten. Ah? Der Rollenautomat, die Lösung. Wohl mehr für deine Plauze. Tolle Schrippe, du! Ach, Herbert. Ich sage nur, gönn dir etwas. Mit Musik aus Flinger Nord. Herbert Stritzewski, was macht eigentlich eure Band? Der Virus? Nein, nicht eure Erkältung. Martha, die Band hieß Der Virus. Ah? Nun, wir haben schon zwei Titel vollendet in einen Rap, den Stritzewski in Gedenken an seine ehemalige Schwägerin aus dritter Ehe mit einem Kaukasier aufgenommen hat. Martha, die war so hässlich, die durfte sich morgens nur mit einer Augenbinde schminken. Aber das ist ja entsetzlich. Aber singen konnte sie, Frau Schnappnägel. Ihr Vater hatte sich 1957 beim Brigittstapeln im Keller an einer Grete verschluckt und verstarb noch mit einem Brigitte in der Hand. Sie hab daraufhin ihrer Trauer nach und machte beim Singen zusätzlich noch das Grätengeräusch nach. Ich habe das Stück mit einer Bandflöte neu arrangiert und interpretiert. Das hört sich ja toll an. Kann ich das mal hören? Ich war im ganzen Leben für ihr da. Sabidu, Sabidu. Ich war im ganzen Leben für ihr da. Sabidu, Sabidu. Und wann kommt die Flöte? Nachdem Herbert das genau 37 Mal gesagt hat, gnädige Frau. Davon verkauft ihr nicht ein einziges Exemplar. Warte mal da, hier musst du reinhören. Dr. Schumacher aus Benrad heißt der Titel. Was? Mit winterlichen Niesgeräusche aus der U76 in Holthausen. Hey, Martha, wo ist sie hin? Ins Wohnzimmer, da brauche ich mir so viel Schwachsinn nicht anzuhören. Was läuft denn? Eine neue Serie im Prosa TL, speziell für Installateure. Riechen Sie Gas? Ich tritte gleich das Gas ab. Ach, Herbert. So, ihr Rübensüßchen, so schnell kann eine Stunde vorbei sein. Herr Philipp hat Echo von der anderen Seite. Mir nicht. Deutlich da. Ja, ja. So, wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Bitte eure E-Mail an sb@nusselwelle.de oder an katalabonte@yahoo.de. Und wie immer an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns jeden ersten, dritten und vierten Freitag hören, wenn man uns lässt. Und auch wenn es einen fünften Freitag gibt, immer um kurz nach neun, es sei denn, die Fortuna oder die DEG spielen zeitgleich und werden übertragen. Euch ein schönes Wochenende und immer daran denken. Was gut ist, kommt wieder. Kriegen wir den Strzewski nochmal hin? Ach so. Selbstverständlich. Nee, das kriegen wir nicht hin. Kriegen wir nicht hin. There's a planet. There's a new world. There's a comet. From a new world. And skies that burn with two white suns and clouds that glow like gentle swans and swaying trees that seem to say, yeah. it's amazing. Okay, what about dancing? Dancing, it's okay for you. So you'd rather dance or sing? Dancing, of course. Why? Because, you know, it's kind of nice than singing, just dancing, just do what you want. Just stop singing, it's embarrassing because your voice is so ugly. And just dance is okay, not singing. Okay, thank you.